Wir sind neugierig, wie nach der Geschichte die Christenheit die Proklamation eines Gegenpapstes in der Universalkirche aufgenommen haben soll. Da berichtet der Zeitgenosse Musatus, die Kunde hiervon verbreitete sich über den ganzen Erdkreis und trieb die Christen aller Orte dazu, einer der streitenden Parteien anzuhangen. Beinahe die ganze Christenheit wurde in zwei Teile zerspalten. Seite 347. Wollen wir jetzt anderen glaubwürdigen Nachrichten glauben, so hat Musatus viel zu stark aufgetragen, denn nach Aussage dieser Garnitur von Quellen regte sich die Welt außerhalb Italiens über die Wahl des Gegenpapstes nicht im Mindesten auf. Man nahm kaum Notiz von dem Ereignis, berichten diese Quellen. Nicht einmal die deutschen Fürsten, so heißt es in diesem Quellenmaterial, erkannten den Papst ihres Kaisers an. Sogar in Ludwigs nächster Umgebung sollen die Besonnenen mit der Ausrufung des Gegenpapstes nicht einverstanden gewesen sein. Und siehe, die glorreichen und festlichen Tage in der Welthauptstadt Rom nahmen bald ihr jähes Ende. Die zuerst angeblich so günstige Stimmung der Römer schlug um und der fernere Aufenthalt in der Tiberstadt wurde für Ludwig und seinen Papst Nikolaus so gefahrdrohend, dass man den Abzug beschloss. Unter den Schmähungen des Volkes, das ihm Heretiker und Exkommunierter nachrief, verfolgt von Steinwürfen, zogen der Kaiser und sein Papst und ihre Kardinäle aus, schmählich und fluchtähnlich. Seite 206. Überall geriet nun auch sehr schnell die gerühmte Reichstreue der Ghibellinen ins Wanken. Niederlagen der kaiserlichen Truppen bereiteten endlich dem Romzuge Ludwigs des Bayern ein klägliches Ende, so berichtet die Überlieferung. Beim Verlassen des italienischen Bodens war von den Führern der Ghibellinenpartei, die den Kaiser nach Italien gezogen hatte, fast niemand mehr übrig. Keiner jedenfalls mehr auf Ludwigs Seite. Seite 223. Reumütig kehrten also die Ghibellinenhäupter in die offenen Arme der Universalkirche und des Universalpapstes von Avignon zurück. Was ist nun an dieser Geschichtserzählung historisch wahr? Zuerst sind aus mehrfach dargelegten Gründen alle Ereignisse insoweit erlogen, als sie sich in der Weltstadt Rom abgespielt haben sollen. Das bedeutet aber, auch die Wahl des italienisch-deutschen Sonderpapstes kann nicht in Rom stattgefunden haben. Beileibe darf man auch sonst diesem Ereignis nicht in allen überlieferten Einzelheiten vertrauen. Nur das lässt sich als historisch festlegen, das nackte Faktum der Ausrufung des deutsch-italienischen Eigenpapstes als solches. Ungewiss bleiben muss sowohl die Einzelheit des Ortes als auch die Einzelheit des Datums. Pisa, wo Ludwig auf der Rückkehr in die Heimat vom September 1328 bis April 1329 geweilt haben soll, könnte wohl der Ort der Papsterhebung Nikolaus gewesen sein. Die Geschichte verplaudert sich nämlich einmal. Michael Zenesa, der angebliche Franziskanerordensgeneral, habe auf seinem Totenbette das Bekenntnis abgelegt, dass er als Kardinalbischof von Ostia den Gegenpapst Nikolaus in Pisa gekrönt habe. Seite 370. Weiter ist merkwürdig, dass in Pisa eine nochmalige Absetzungsproklamation gegen den Universalpapst Johann von Avignon erlassen worden sei. Verfälscht sind auch die Angaben über die weiteren Lebensschicksale des Sonderpapstes Nikolaus. Er blieb, so wird uns überliefert, nach dem König Ludwigs Heimkehr in Italien zurück und musste nun erleben, dass in kurzer Zeit alle seine Anhänger wieder von ihm abfielen. Schließlich sei dem Betrogenen und Verlassenen nichts anderes übrig geblieben, als sich seinem Rivalen in Avignon auf Gnade und Ungnade auszuliefern, der ihn bis ans Lebensende gefangen hielt. Soweit die Geschichte, die aber hier einmal wieder kräftig lügt. Richtig ist allerdings, dass dies erste italienisch-deutsche Papsttum nur von kurzer Dauer war und wirkliche Bedeutung für das Leben und die Organisation der bestehenden Regionalkirchen etwa in Hinsicht auf eine Union der deutsch-italienischen Teilkirchen, nicht erringen konnte. Die Ursache für den Misserfolg dieses Sonderpapsttums liegt aber auf der Hand. Sie ist in dem Mangel der dogmatischen Ausstellungsurkunde zu suchen. Im Heft Dogmenchristentum und Geschichtsfälschung kann man über die unbedingte Notwendigkeit der sogenannten dogmatischen Basis einer Hierarchie nachlesen. In der französischen Nationalkirche war diese Basis geschaffen und mit Hilfe des weltlichen Arms gefestigt worden. Aber sowohl in Deutschland als auch in Italien fehlte noch ein einheitliches Dogma, und an ein übervölkisches italienisch-deutsches Gesamtdogma war überhaupt noch nicht zu denken. Daher war das Oberhirtentum des Armutpapstes Nikolaus in eine dogmatische Lehre gebaut und musste unweigerlich wieder in sich zerfallen. Dieser Ausgang wurde gerade durch das Ideal dieses antifranzösischen Sonderpapsttums noch beschleunigt, denn dieses Ideal strebte danach, eine möglichst rein geistliche Oberleitung einer möglichst von äußerlich kirchlichen, autoritären Bindungen freien Christenwelt zu verwirklichen. Eine Regierung ohne Autorität ist aber ein Widerspruch in sich selbst. Triumphierend meldet die Geschichte die Unterwerfung Nikolaus unter dem angeblich siegreichen Universalpapst Johann von Avignon. Und mit noch größerer Befriedigung berichtet nun die gefälschte Überlieferung auch von dem Strafgericht Gottes über den kirchenfeindlichen König Ludwig, dem unter dem furchtbaren Bannfluche des göttlichen Stellvertreters in Avignon Willenskraft und königliches Ehrgefühl dahingeschwunden seien. Wäre der König auch nicht in Person nach Avignon-Canossa gepilgert, so habe er doch desto mehr in immer erneuten Unterwerfungsanerbieten um das verzeihende Erbarmen des Universalpapstes gebettelt. Obwohl wir axiomatisch wissen, dass hier die Geschichte lügt, wollen wir doch die Überlieferung über das angebliche Spannungsverhältnis zwischen König Ludwig und dem Papst Johann bzw. dessen Nachfolgern noch etwas eingehender begutachten. Da muss es schon auffallen, dass Ludwig zu keiner Zeit durch unüberwindliche politische Schwierigkeiten, etwa durch Abfall der Reichsfürsten, zu seiner schmählichen Büßerrolle gezwungen worden ist. Im Gegenteil, als den Kurfürsten das jammervolle Gebaren und die klägliche Gnadenbettelei ihres Königs zu arg wurden und sie fürchteten, Ludwig werde sogar vor Schmälerung der Reichsrechte nicht zurückschrecken, nur um vom päpstlichen Banner erlöst zu werden, da traten sie zu Rense zusammen, um gegen die Ansprüche des Universalpapstes vor aller Welt festzustellen, ein durch die Kurfürsten rechtmäßig zum römischen König gewählter bedarf keiner Approbation durch den apostolischen Stuhl in Avignon. Diese kurfürstliche Feststellung ist nun zwar selbst wieder eine Lüge, denn ein deutscher Herrscher war eben kein römischer König und hatte mit dem französischen Nationalpapst offiziell überhaupt nichts zu schaffen, aber sie enthüllt, dass der Wittelsbacher nicht unter innerpolitischem Druck Bettelbriefe nach Avignon zu schreiben brauchte. Dem ob des Bannes vor Gewissensangst schlotternden aber war, so berichtet man uns, einfach nicht zu raten und zu helfen, so dass der Reumütige sogar die größten Vorteile, wie das wertvolle Bündnis mit England, naiv wie ein Kind opferte, um nur die Stimme seines zagenden Herzens zu beruhigen und den Frieden mit der Kirche zu erkaufen.